Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Jena, 24. Juni 1789. Nur ein paar Worte für diesen Posttag. Hufland ist eben bei mir gewesen und hat eine Schrift zum Rezensieren für dich ausfindig gemacht, wodurch du die Literaturzeitung aus einer langen und großen Verlegenheit reißen, deine eigene Rezensentenrolle aber auf eine sehr glänzende Art eröffnen kannst. Es sind die letzten dritterhalb Jahrgänge des deutschen Merkur von 1787 bis jetzt. Da man notwendig einen vielseitigen Kopf zur Rezension eines so vermischten Werkes braucht, so ist man schon seit einem und mehreren Jahren verlegen gewesen, einen dafür ausfindig zu machen, weil alle, die am Merkur arbeiten, vom Rezensieren ausgeschlossen werden müssen. Vorzüglich muss es ein kantisch denkender Philosoph sein, weil auch in der Rezension auf die Reinholdschen Briefe über Kant besonders viel Gewicht muss gelegt werden. Im ganzen Gebiet unserer jetzigen Literatur wüsste ich wirklich kein Buch, das ich dir lieber zum Rezensieren anraten möchte, als den deutschen Merkur, weil dir dabei die Mannigfaltigkeit deines Geschmacks, deiner Lektüre und deine Bekanntschaft mit vielerlei Dingen sehr zu Hilfe kommt und du gerade bei diesem Werk nicht an systematische Form gebunden bist. Zugleich kannst du gleich mit der ersten Rezension allgemeine Aufmerksamkeit erregen, da man zu einem Rezensenten Wielands schon viele Erwartung mitbringt. Da das Werk in allen Händen ist und der Rezensent gewissermaßen doch das Verdienst erhält, es aus der Vergessenheit zu reißen. Reinhold, wirst du dir sehr verbinden, wenn du die Briefe über die Kantsche Philosophie wieder emporhebst und sie würdigst. Bei Wieland wirst du dich in Respekt setzen und einigen armen Sündern kannst du die Wahrheit trefflich sagen. Auch über die Künstler kannst du ein Wort fallen lassen, dies müsste aber mit dem wenigsten Aufwand von Lob geschehen. Dass der Auftrag dieser Rezension ein ausgezeichneter Beweis von Achtung ist, den Schütz und Hufeland dir dadurch geben, brauche ich dir wohl nicht zu sagen. Weil aber die Sache eilt, so erwartet man mit dem ersten Posttag dein dezisives Ja oder Nein. Die Beilage hat mir Hufeland dagelassen. Mit nächster Post schicke ich dir auch die Generalia oder die gedruckte Norma, nach denen die Rezensenten sich zu richten haben. Antworte mir also mit der ersten Post. Nächstens mehr. Schiller. Grüße Minna und D.